Ich hörte, Sie sind jetzt Veganer, Wiese. Das ist üble Nachrede. Ah, hab schon Schlimmeres über Sie gehört. Also, Sie und Henschel übernehmen den Fall. Und der Doppelmord? Der in der Rue Morgue? Linienstraße 116. Übernimmt die zweite. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch, Herr Kriminaloberrat. Na, umso besser. Und bitte gehen Sie so vor, als wäre das Opfer kein Tier. Und zeigen Sie etwas Fingerspitzengefühl. Was ist mit der Rockerleiche im Grunewald? Und wer übernimmt den Raubmord vom Kollwitzplatz? Meng Meng ist nicht irgendein Tier, Hauptkommissar Wiese. Meng Meng ist ein chinesischer Leihpanda. Wissen Sie, was auf uns zukommt? Nein? Ich auch nicht. Aber ich denke, diese Geschichte ist wie eine Guillotine. Es werden Köpfe rollen. Zack, zack, zack. Und je länger sich die Sache hinzieht, desto mehr Köpfe werden es sein. Passen Sie auf, dass Ihre nicht dabei ist. Der Fall Meng Meng von Wolfgang Zander. Regie Jörg Schlüter. Das ist doch ausgemachter Unsinn, Herr Brauer. Mit Verlaub, Herr Außenminister. Sie können nicht bestreiten, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen einer gewaltigen Belastungsprobe ausgesetzt sind. Da stellt sich schon die Frage, wem nutzt das Ganze? Den Russen mit ihrem Divide et Impera? Den Amerikanern, die nur ihre Deals und Märkte im Blick haben? Den Mullahs? Oder vielleicht den Seidenstraßen-Chinesen selbst, die, wie sich ja inzwischen rumgesprochen hat, ihre Pandas gern mal als Druckmittel in Stellung bringen. Ja, genau. Oder den Islamisten, der Antifa, den Neonazis, den Globalisierungsgegnern, den Globalisierungsbefürwortern, den Klimaaktivisten, der Fleischlobby, den Araberclans oder den Reichsbürgern. Ich möchte nicht respektlos sein, aber Sie sind derjenige, der hier übertreibt. Ja, um Ihnen die Absurdität Ihrer Argumentation vor Augen zu führen. Das sind krude Verschwörungstheorien, die Sie uns hier auftischen. So funktioniert Politik nicht. Die Tatsachen sprechen für sich, Herr Minister. Interpretationen, Herr Brauer. Interpretationen sind keine Tatsachen. Wo haben Sie die Tiere versteckt? Raus mit der Sprache. Sie waren doch schon damals dabei. Richtig? Als das mit Knut passierte. Kommissar... Hauptkommissar... Wiese. Wiese wie Heu. Sie haben das Fehlen von Meng Meng zuerst entdeckt, Herr Wüstenhagen. Sie ist weg, samt Zwillingen. Geht's etwas genauer? Ich war um 6 hier, wie jeden Morgen. Es sah alles ganz normal aus. Nur, dass mir Träumchen nicht entgegenkam. Wo waren Sie letzte Nacht? Bis 5 war ich im Bett. Kann das jemand bestätigen? Nein. Waren Sie nicht verheiratet? Bin ich immer noch. Aber? Geht Sie das was an? Probleme? Wegen Träumchen? Ihr seid damals Dörfler nach der Knut-Geschichte so lange auf den Pelz gerückt, bis er sich umgebracht hat. Wegen einem Eisbären. Reicht euch das nicht? Sind wir jetzt dran? Dörfler wurde obduziert. Er starb eines natürlichen Todes. Ja, wer es glaubt. Haben Sie auch geschlafen, Herr Brandt? Ich klau keine Bären. Und Pandas schon gar nicht. Eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Klar, Bekloppte, Vollpfosten, Idioten, suchen sich was aus. Berlin ist doch das Biotop für alle Durchgeknallten und Verrückten. Angefangen von denen ganz oben bis... Ach, Scheiße. Glauben Sie, dass Meng Meng tot ist, samt Zwilling? Großer Panda, aussterbende Tierart. Krasse Meldung, die um die Welt geht. Anreiz genug, oder? Vielleicht finden Sie ja das Video im Netz. Diese Typen streamen doch alles, am besten noch live. Die meisten Arten sterben still, Herr Brandt, ohne dieses ganze Rettungsgetue. Hatte Meng Meng nicht sowieso eine Macke mit ihrem ständigen Rückwärtslaufen? Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ein Riesenarschloch sind, Hauptkommissar? Heute noch nicht. Dann wurde es Zeit. Erster KTU-Bericht. Keine Einbruchsspuren? Keine sonstigen verwertbaren Spuren? Da waren Leute am Werk, die sich auskannten. Bauleute vielleicht. Zoo-Mitarbeiter. in die Panda-Geschichte involvierte Chinesen? Du denkst zu viel, Henschel. Hier, eine Liste der Leute, die Zugang zum Panda-Zuchthaus haben. Zuchthaus? Das ist die teuerste Panda-Villa der Welt. 10 Millionen Euro. Integrierte Krankenstation, Klimaanlage, separate Gemächer und Freianlagen für Träumchen und Schätzchen, habe ich heute mehrfach gehört. Trotzdem, für mich ist das klassische Gefängnisarchitektur. Meinst du, Meng Meng ist getürmt? Du arbeitest die Liste ab. Was ist mit den Überwachungskameras? Defekt. Bereits seit einer Woche. Prima. Panda-Zwillinge in Berlin. Das ist die Sensation. Jede Menge Besucher, jede Menge Geld, jede Menge Aufmerksamkeit. Vielleicht hat ja jemand was gegen eine Berliner Erfolgsgeschichte. Du weißt doch, die großen drei. Hass, Neid, Eifersucht. Eifersucht können wir ausschließen. Na, Eifersucht ist ein sehr weites Feld. Wie wär's mit Rache, Geld, Missgunst? Falsch verstandene Tier und sonstige Liebe. Apropos, ein erstes Bekennerschreiben ist aufgetaucht von einer Organisation, die sich Krieg den Tiergärten, Friede der Natur nennt. Meng Meng würde nicht wieder zurückkehren, die Zwillinge auch nicht. Sie würden dahin gebracht, wo sie hingehörten. Wo ist das? Ja, mir fällt nur China ein. Gibt es da draußen noch jemanden, der halbwegs normal ist, Henschel? Ja, nicht, dass ich wüsste. Und das Naturkundemuseum hat angefragt, ob sie Meng Meng im Falle ihres Ablebens für ihre Dauerausstellung haben können. Die haben doch schon eine Panda-Leiche. Zwei nebeneinander sehen bestimmt lebendiger aus. Kaffee, Tee, Wasser, bitte. Ja. Bedienen Sie sich. Danke. Weshalb sind wir hier, Herr Minister? Sie bitten, über dieses Treffen absolutes Stillschweigen zu bewahren. Im Anschluss werden Sie ein entsprechendes Papier unterzeichnen. Soweit alles klar? Sicher. Ja. Wer ist die Dame dort? Alles schön der Reihe nach, Herr Hauptkommissar. Bevor wir zur Sache kommen, sollten Sie wissen, dass mich der chinesische Außenminister vor wenigen Minuten kontaktiert hat, um es diplomatisch auszudrücken. Das Gespräch verlief wenig erfreulich. In Peking fragt man sich, was in Berlin los ist. Haben Sie im Fernsehen den Mittagstalk mit mir gesehen? Nein? Die Verschwörungstheorien schießen ins Kraut. Wir brauchen einen schnellen Ermittlungserfolg. Sie halten uns gerade von der Arbeit ab. Dieses Gespräch ist Teil Ihrer Arbeit. Bitte, Sie sind dran, Siglin. Ja. Ja. In 3 Wochen soll der chinesische Ministerpräsident nach Deutschland kommen. Zurzeit gibt es in Richtung Westen ein paar politische und wirtschaftliche Ladehemmungen. Also orientiert sich die Bundesregierung, um einer kritischen Wachstumsdelle entgegenzuwirken, stärker Richtung Osten. Proteste wie letztens in Frankreich wollen wir von vornherein vermeiden. Eine Achse Berlin-Peking bringt die Gewichtung in der Welt allerdings etwas aus dem Gleichgewicht, was einigen Leuten nicht ins Konzept passt. Den Amerikanern? Hä? Ein entführter Panda scheint keine große Sache zu sein, nicht aus europäischer Sicht. Für die Chinesen jedoch ist es ein Affront ersten Ranges. Peking verdient Unsummen mit sogenannten Leihpandas. Man hat das Monopol. Außerdem steht der große Panda für das chinesische Konzept der grünen Revolution. Heißt, wirtschaftliche Entwicklung und Schutz der Umwelt sollen gleichzeitig möglich sein. Image, Image, Image. Sie sehen also, der große Panda ist vermintes Gebiet. Sie rechnen mit einer Kriegserklärung? Mein Gott. Sie wurden mir als effizienter und sensibler Ermittler empfohlen, Herr Hauptkommissar. Herr Minister, ich verstehe nicht, warum wir hier unsere Zeit vergeuden. Ein Sprecher des chinesischen Ministerpräsidenten ließ verlauten, dass sein Chef erst anreist, wenn die Täter hinter Gittern sitzen. Ich wiederhole, hinter Gittern. Das bringt die Pläne der Bundesregierung und der bundesdeutschen Wirtschaftseliten gehörig durcheinander. Es steht also einiges auf dem Spiel. Die Entführung eines Tieres ist kein Kapitalverbrechen, egal ob es sich um einen großen Panda oder um eine japanische Tanzmaus handelt. Für die Chinesen schon. Es gibt zudem vermehrte Aktivitäten einiger Geheimdienste in Berlin. Wir sind uns sicher, dass die Panda-Attacke aus dieser Richtung kommt. Ja, aber haben Sie irgendwelche Beweise dafür? Irgendetwas, womit wir arbeiten können? Wir können mit unserem Wissen nicht an die Öffentlichkeit gehen, ohne eine diplomatische Krise auszulösen. Wir sind hier unter uns. Sie sind hier, weil wir Ihnen etwas zu sagen haben. Der Täter wird sich stellen. Morgen. Und Sie werden ihn festnehmen. Mit der Festnahme wird der Fall offiziell zu den Akten gelegt. Für China und für den Rest der Welt. Wow! Sie wollen freie Hand. Ist es das? Gute Zusammenfassung. So funktioniert das aber nicht. Wollen Sie Ihr Leben lang Hauptkommissar bleiben, Herr Hauptkommissar? Wie bitte? Ich frag ja nur. Ein entführter Panda, der die Weltpolitik aufmischt. Also wenn ich das später meinen Enkeln erzähle, denken die, ich bin Captain Blaubär. Kannst du nicht einfach mal in deinen Tee starren? Warum musst du immer zureden? Es bringt mich auf andere Gedanken. Halt einfach die Klappe, Henschel, und kein Wort mehr von irgendwelchen Bären. Außerdem sind es drei. Sag mal, glaubst du, die wissen, wer es war und haben Schiss, dass wir das rauskriegen? Der Minister weiß gar nichts. Blanke Panik, würde ich sagen. Kannst kaum erwarten, den oder auch die Täter kennenzulernen. Wir sind hier nur die Pappkameraden, Henschel, aber wir werden das Spiel mitspielen, ein bisschen. Zumindest. Ja, nimmst du die Drohung ernst? Welche? Die vom Minister oder die vom Kriminaloberrat? Aber wir werden auch wieder nicht mitspielen, Henschel. Was denn nun? Ja oder nein? Ich würde sagen, jein? Wie möchten Sie Ihren Morgenkaffee, Herr Wüstenhagen? Mit Milch oder schwarz? Ich kann beides nicht empfehlen. Aber mit Milch wirkt er nicht so dünn. Ein Körperchen. Darf ich? Ein Rasierapparat. Zahnbürste. Ein Handtuch. Die komplette Knastausrüstung für Einsteiger. Selber gepackt. Wo sind die Bären? An einem sicheren Ort. Am Leben? Sicher. Haben Sie das allein durchgezogen? Ja. Lüge. Uhrzeit der Tat. So gegen 2.30 Uhr. Warum? Was? Warum? Warum haben Sie Meng Meng entführt? Das habe ich doch schon... Sagen Sie es nochmal. 200.000 Euro. 75.000 vorher. 125.000 hinterher. 5.000 von dem Vorhergeld liegt vor Ihnen. Den Rest habe ich ausgegeben. Warum haben Sie uns das nicht alles schon gestern erzählt? Das ist doch gequirlte Scheiße, Wüstenhagen. Wer hat Sie angeheuert? Ein Mann. Circa 40 Jahre alt. Mittelgroß. Graue Augen. Er sprach fließend Deutsch mit russischem Akzent. Na klar. Russischer Akzent. Wann war das? Das ist jetzt 4 Wochen her. Wie haben Sie das gemacht? Betäubungsmittel. Schubkarre. Transportkäfig, Kleintransporter und ein paar Bambusstangen für unterwegs. Wir haben auf dem Überwachungsvideo aus der Panda-Villa eine andere Person gesehen. Nicht Sie. Die Videoüberwachung funktioniert seit etwa einer Woche nicht mehr, weil an allem gespart wird. Der Bau hat 10 Millionen gekostet. Das heißt nicht, dass die Anlage 10 Millionen wert ist. Nehmen Sie sich einen Anwalt. Was? Wollen Sie mich nicht hier behalten? Warum haben Sie ihn laufen lassen? Hallo, Sieglinde. Wir hatten eine Abmachung. Sie hatten eine mit Wüstenhagen. Ein Tierpfleger als Geheimdienstersatz. Der Typ ist erledigt. So oder so. Sie haben doch keine Ahnung, Hauptkommissar. Sie haben Ihren Schuldigen, zumindest hat er gestanden, mit etwas Täterwissen. Haben Sie ihn in der Nacht gebrieft? Ja? Dafür hat er sich wirklich ausgezeichnet geschlagen. Russischer Akzent, sehr einfallsreich. Ihn erwartet ein rechtsstaatliches Verfahren und Ihre Chinesen und deren Befindlichkeiten können mich mal. Ich habe Ihr Psychogramm gelesen, Wiese. Ich ziehe den Hut vor unseren Experten. Wenn es Sie beruhigt, unser Pressesprecher ist gerade dabei, die gute Nachricht der Welt zu verkünden. Was? Sie lassen verkünden, dass Meng Mengs Entführer frei herumläuft? Und Sie haben nicht mal die Bären. Na ja. Haben Sie eine Ahnung davon, wie die öffentliche Wirkung sein wird? Es ist, als ob Sie Hunde und Katzen in einen Topf schmeißen, kräftig rühren und dabei noch dämlich grinsen. Was haben Sie ihm versprochen? Gehaltserhöhung, Rente mit 55, eine neue Identität? Sie wissen nicht, was Sie tun, Lise. James Dean wusste es auch nicht. Wer? Und Ihnen, Sieglinde, glaube ich sowieso kein Wort. Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz gab der Sprecher der Berliner Polizei bekannt, dass der Fall Meng Meng rasch aufgeklärt werden konnte. Der mutmaßliche Täter stellte sich am Morgen der Polizei. Eine Festnahme wurde nicht verfügt. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit eine Anklageerhebung. Die Reaktion aus Peking folgte prompt. Die chinesische Seite zeigte sich irritiert, dass der Täter weiterhin auf freiem Fuß ist, zumal die Pandamutter und ihre Zwillinge noch nicht gefunden wurden. Solange diese Dinge nicht geklärt seien, könne der Ministerpräsident die Reise nach Deutschland zu seinem größten Bedauern nicht antreten. Von deutscher Regierungsseite hieß es dazu, dass man sich jeder Einmischung in Verfahren der deutschen Justiz verbitte. Das haben Sie großartig hingekriegt, Wiese. Ich habe in 30 Minuten einen Termin beim Minister und der hat in 60 Minuten einen Termin im Kanzleramt. Es geht jetzt darum zu zeigen, dass wir alles im Griff haben. Deshalb habe ich die sofortige Festnahme dieses Wüstenhagens verfügt. Spüren Sie ihn auf. Und die Bären dazu, ist das klar? Hier, der Haftbefehl. Wir verbitten uns doch jeglicher Einflussnahme. Wenn Sie aus der Geschichte heil rauskommen wollen, steigen Sie auf den Zug auf. Wenn nicht, sehen Sie den Rücklichtern nach. Aber denken Sie dran, verschwindende Rücklichter können einen sehr melancholisch stimmen. Kommt darauf an, wer im Zug sitzt, Herr Kriminaloberrat. In diesem Fall sitzt ein sehr großer Teil der Menschheit drin. Weiß der auch, was er tut? Oh ja, er fährt von A nach B. Notfalls auch ohne uns. Hast du mal darüber nachgedacht, Henschel, was wir hier unten eigentlich machen, Tag für Tag? Was? Wir sollten öfter mal nach oben schauen. In die Weiten des Universums. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Die uns klar macht, was wir sind. Und immer sein werden. Staubkörner in den Weiten des unbegreiflichen Nichts. Sag mal, hast du irgendwas genommen? Das war Stephen Hawkings letzte Botschaft. Wir haben das Spiel verloren. Aber wir stehen immer noch auf dem Spielfeld. Orientierungslos, blind wie Grottenolme, zugedröhnt von unserer eingebildeten Bedeutsamkeit. Sag mal, sag Bescheid, wenn dein Anfall vorbei ist. Da! Die Flamingos. Zum Fliegen geboren und jetzt flügellahm. Dank uns. Noch nie was von Empathie gehört, Henschel? Unser Grad an Abstumpfung entspricht genau dem Grad an Leiden, das wir tagtäglich verursachen. Sag mal, was hat das denn jetzt mit Meng Meng zu tun? Willst du nicht wissen, ob sie noch lebt? Ändert das was für uns? Wenn Wüstenhagen die Pandas entführt hat, braucht es keine Sieglinde, kapiert? Wenn er es nicht war, dann ist das immer noch Täterwissen. Und wer hat ihn offensichtlich gebrieft, na? Ach so, du meinst, der BND selbst steckt dahinter? Und was wäre das Motiv? Vielleicht sind sie nur jemandem zuvor gekommen und bleiben noch etwas in der Deckung. Eine präventive Entführung. Naja, man wird doch wohl noch laut denken dürfen. Ach ja? Wüstenhagen ist längst über alle Berge. Nein, er ist hier. Ach, kannst du jetzt auch noch hell sehen? Sag mal, was ist denn da los? Ganz schön was los da im Panda-Garden. Katastrophenwatching, das Freizeitvergnügen des 21. Jahrhunderts. Machen Sie mal Platz. Gehen Sie mal zur Seite. Zur Seite. Gehen Sie doch. Du hattest recht, Wiese. Wüstenhagen ist hier. Großartig, Wiese. Es wird immer besser, Henschel. Wir haben die komplette Routine abgespult, Herr Kriminaloberrat. Tatort abgesperrt, KTU gerufen, Zeugen befragt. Ach, das hätten Sie sparen können, wenn Sie den Kerl heute Morgen hier behalten hätten. Wüstenhagen wurde mit einem angespitzten Bambusstab durchbohrt. Da hat sich jemand Mühe gegeben, es spektakulär aussehen zu lassen. Vielleicht als Ablenkung. Die Leiche lag auf dem Klettergerüst in Meng Mengs Gehege. Ja. Wie ausgestellt. Haben Sie mal in diese sozialen Medien reingeschaut? Wüstenhagen, Wüstenhagen, Wüstenhagen. Hassfigur, Held, Märtyrer. Nicht zu reden von den politischen Auswirkungen. Im Netz wird er ewig leben. Ah, Henschel. Haben Sie einen Anfangsverdacht, Hauptkommissar? Ist es vielleicht ein Racheakt für die Entführung Meng Mengs? Vielleicht eine Geheimdienstaktion, Vertuschung. Ach, was soll denn der Quatsch? War nur so ein Gedanke. Ja, und? So eine Entführung liefert Futter für allerhand absurde Trolltheorien, Fake News und sonstiges krudes Nachrichtenmaterial. Das hört sich an, als wüssten Sie gar nichts, Wiese. Machen Sie sich bloß wieder an die Arbeit. Aber diesmal mit Resultaten. Ist das klar? Und finden Sie diese verdammten Bären. Offenbar haben Sie null Ahnung, meine Herren. Bei der Geburt sind Pandas zwischen 90 bis 130 Gramm schwer und etwa so groß wie ein Maulwurf. Hier bitte, hier entlang. Danke. Das ist das geringste relative Geburtsgewicht aller Plazentatiere. Und erst die Embryos. Sie sind winzig. Ihnen sind sie aber nicht entgangen, Frau Werner. An dem Medienrummel bin ich nicht schuld, falls Sie das machen. Nicht so nah an den Alligator! Er sieht zwar aus, als ob er schläft, aber sein Kleinhirn ist immer in Betrieb. Frau Werner. Dr. Werner. Hier, schauen Sie, an meinem Panda-Bord. Eine Notiz vom Economist von 2014. Pandas sind sexfaul und wählerisch beim Essen. Die Weibchen können nur an wenigen Tagen des Jahres befruchtet werden. Die Männchen stellen sich dabei so geschickt an wie pickliger Abschlussballpartner. wenn diese genetischen Fehlkonstruktionen nicht so hinreißend wären, wären sie schon längst ausgestorben. Das ist das moderne Verständnis über den großen Panda. Wohlgemerkt, 21. Jahrhundert, ja? Nicht Mittelalter. Welchen Aufwand muss man betreiben, um die drei Pandas zu versorgen? Genetische Fehlkonstruktion, Evolutionsspanne, ist alles Schwachsinn. Unsere Einmischung ist das Hauptproblem. Besonders bei dieser Spezies. Wissen Sie, dass sogar manche Tierschützer der Meinung sind, man sollte den großen Panda aussterben lassen? Ach. Er könne ohne menschliche Hilfe gar nicht überleben. Frau Doktor, hier. Solange Meng Meng genug Milch für die Kleinen hat, dürfte es keine Probleme geben. Die Probleme fangen danach an. Also ich meine, beziehungsweise bei der Mutter. Sie ist wählerisch, was ihr Futter anbetrifft. Das sollten die Entführer wissen, ansonsten ist der Spaß schnell vorbei. Mhm. Haben Sie eine Ahnung, wo die Pandas sein könnten? Nein. Sind Sie auch für aussterben lassen? Ich bin eher für das Gegenteil. Das gilt für alle Lebewesen. Sogar für uns Menschen. Frau Wüstenhagen. Denken Sie etwa ich? Denken Sie, ich hätte Christian... Nein, warum sollte ich das denn tun? Ihr Mann hat gestern gestanden, Meng Meng entführt zu haben. Und heute Morgen wurde er ermordet. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang. Christian. Meng Meng. Aber... Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Wissen Sie, Christian, der war doch verrückt nach seinen Tieren. Knut hier, Hertha da und Meng Meng war ja sowieso das Allergrößte und Dörfler und er, die waren doch die Familie von Knut und Sebastian Brandt. Nur, dass der Dörfler den ganzen Ruhm einheimste. Da, in dieser Ecke, da stand Knuts Körbchen. Warum haben Sie Ihren Mann vor die Tür gesetzt? Ach Mensch, das sollte doch nur eine Auszeit sein, Herr Hauptkommissar. Nichts weiter. Die Eingewöhnungsphase für Träumchen und Schätzchen war wirklich aufreibend. Meng Mengs Macke. Ja. Und für die Presse war das ja ein gefundenes Fressen. Und für diese sogenannten Tierschützer sowieso. Christian stand gewaltig unter Strom. Glauben Sie, da steckt was Politisches dahinter? Wie kommen Sie darauf? Na, diese Talkshow gestern. Hatte ja man Geldprobleme. Nein. Christian brauchte nur seine Tiere. Warum denn? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesprochen? Vorgestern. Hat er mich angerufen, wenn ich gewusst hätte, dass... Also bevor Sie fragen, nein. Er hat nur über die Pandas geredet. Es klang, als würde er sich große Sorgen machen. Weshalb? Ich weiß es doch nicht. Ich hätte fragen sollen. Aber irgendwie glaubt man ja immer, man hätte noch so viel Zeit. Entschuldigen Sie bitte. Hatte Ihr Mann Feinde? Nein. Also vielleicht diese selbsternannten Tierschützer, aber Ach, ich weiß, kann man die denn überhaupt ernst nehmen? Haben Sie Kinder? Ja, wir hatten einen Sohn, Björn. Der starb an Krebs. Tut mir leid. Björn war ja quasi Knuts Bruder. Ich glaube ja auch, dass sein Tod Knut das Herz gebrochen hat. Knut starb ja dann auch kurz darauf. Vielleicht hat jemand nachgeholfen. Wie meinen Sie das denn? Wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, Frau Wüstenheim. Ja, doch. Da fällt mir noch was ein. Christian hat noch was gesagt. Was denn? Ich habe Mist gebaut. Ja. Und ich liebe dich. Da kommt dieser ach so große Tierfreund daher. Gesteht einfach so Meng Mengs Entführung und wird gleich darauf umgebracht. Das klingt wie ausgemachter Schwachsinn. Seit die Pommes frei von Acrylamid sein sollen, kann man die glatt vergessen. Dann ist doch was Anständiges. Blattsalat ist auch kontaminiert. Alles ist kontaminiert. Ja, na und? Niemand kann ewig leben. Tatsache ist, Meng Meng und die Zwillinge sind weg. Und die kann man nicht einfach so klauen. Naja, offenbar reicht eine Schubkarre, wie bei dieser Goldmünze im Bode-Museum. Vielleicht war es ja doch Wüstenhagen. Und da sind diese 200.000. Geld kann jeder gebrauchen, auch wenn er meint, er braucht keins. Wer aber hat Wüstenhagen ermordet und warum? Der Gedanke an Rache ist gar nicht so blöd. Wüstenhagen gesteht und schon muss er dran glauben. Ich denke, Sieglinde hat wirklich nach heimlicher Akteneinsicht Wüstenhagen gebrieft. Weil der einen schnellen Erfolg brauchte. Aber warum Wüstenhagen? Und nützt unserer Sieglinde Wüstenhagens Tod? Was ist das Motiv für Meng Mengs Entführung? Das ist der Punkt. Unfrieden stiften. Die Atmosphäre vergiften. Wir vergiften doch ständig die Atmosphäre. Du weißt, wie ich es meine. Warum hat Sieglinde nicht einfach eine klare Ansage gemacht? Berufskrankheit? Ja. Am Ende ist es eh egal, ob wir die Wahrheit kennen oder nicht. Bitte, bitte, Sie müssen Meng Meng finden und die Zwillinge. Lebend. Alles andere wäre eine riesengroße Katastrophe. Wir haben gerade erst den Panda-Oscar gewonnen, in mehreren Kategorien. Beliebtester Panda außerhalb Chinas, schönstes Panda-Gehege weltweit. Wüstenhagens Ableben ist keine Katastrophe, Herr Direktor Dreifuß. Hat er nicht unser Träumchen entführt? Dann wissen Sie mehr als wir. Er hat doch gestanden. Könnten wir jetzt bitte den Leihvertrag einsehen? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht... Bitte, Herr Kommissar. Danke. Wo könnten die Bären sein? Was meinen Sie? Wenn ich das wüsste, würde ich keinen Augenblick zögern, sie zurückzuholen. Das ist alles so verrückt. Wer klaut einen Panda? Noch dazu mit Zwillingen. Gott sei Dank sind die Kleinen aus dem Gröbsten raus, aber man kann bei Pandas so viel falsch machen. Angefangen von der Hygiene bis zum Futter. Bambus zu beschaffen dürfte doch kein Problem sein. Das denken Sie. Meng Meng ist mäkelig, schlimmer als ein Kleinkind. Wir lassen den Bambus extra aus Holland kommen. Halten Sie es für denkbar, dass Meng Meng und die Zwillinge im Auftrag eines anderen Zoos entführt wurden? Ausgeschlossen. Das würde nicht unbemerkt bleiben. Außerdem gibt es nur eine Handvoll Tiergärten, die mit Pandas klarkommen. Nein, da muss etwas anderes dahinter stecken. Vielleicht hat irgendeine Oligarchin oder Scheichtochter ihren dritten Geburtstag. Das sollten Sie nachprüfen. Oder ein IT-Milliardär oder ein Popstar braucht ein besonderes Spielzeug gegen die Einsamkeit und innere Leere. Soll ich für dich zusammenfassen? Ich bitte darum. Die Pandas bleiben Eigentum der Volksrepublik. Der Leihvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren, sonst sind es in der Regel 10. Die Chinesen mögen uns Deutsche offenbar. Pro Jahr werden von Berlin nach Peking 920.000 Euro pro Panda überwiesen, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Chengdu Panda Nationalpark verwendet werden. Steht tatsächlich hier. Ich krieg feuchte Augen. Bis 96 lag der Preis übrigens noch bei 1 Million für 10 Jahre. Hab recherchiert. Kommt Nachwuchs, gehört der den Chinesen und wird spätestens mit einem Alter von 4 Jahren ins Mutterland verbracht. Für das dortige Zuchtprogramm. Ja. 4 Jahre frohes Familienleben, immerhin. Aber auch eine höhere Leihgebühr. Nochmal 920.000 pro Jahr und Kind, abzüglich einer einmaligen Zuchterfolgsprämie. Verstirbt ein Panda in der Fremde, also ausgenommen altersbedingtes Ableben und höhere Gewalt, wird eine Entschädigung in Höhe der entgangenen Leihgebühr fällig. Der Leichnam wird nach China überführt. Wo ist der Haken? Ja, sag mal, reichen dir die nicht? Und das Kleingedruckte? Vorschriften. Na hier, zur Unterbringung und zur medizinischen Betreuung. Medizinische Betreuung? Aha. Dazu Vorgaben. Wann und wie oft Berichte über die Entwicklung der Pandas abgeliefert werden müssen. Praktisch einmal im Quartal. Ach, vor ein paar Jahren gab es übrigens Ärger in Wien. Steht das auch da drin? Mhm. Die Chinesen wollten die Leihfrist für das Panda-Pärchen in Schönbrunn nicht verlängern. Ja, der österreichische Kanzler hatte sich zuvor mit dem Dalai Lama getroffen. Peking zeigte sich äußerst verärgert. Dalai Lama oder Pandas? Naja, Pandas sind noch da. Österreich ist in die Knie gegangen. Ja, was aber vehement dementiert wurde. Politikspiele ließen beide Seiten unisono vermelden, in Verbindung mit den Pandas keine Rolle. Natürlich nicht. Unser Außenminister hat sich mit Hongkong Wong getroffen. Unter anderem. Mit wem? Joshua Wong, dem Anführer der Hongkong-Demos. Wie heißt der Herr gleich nochmal, der nicht nach Deutschland kommen will? Haben Sie Meng Meng gefunden, Herr Hauptkommissar? Ja. Nein. Aha. Dann wollen Sie sich ein paar Fotos für den Steckbrief. Hier. Hier sehen Sie. Da sehen die Zwillinge besonders süß aus. Sie waren in China über ein Jahr. Vorsicht! Der Alligator. Oh. Dr. Werner. Ja. Ich war in der Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu. Meng Meng und Zhao Qing kommen von dort. Das war ein umfassendes Praktikum. Da habe ich wirklich viel gelernt. Unter anderem, wie man Panda-Herren Sperma abnimmt. Ist gar nicht schwer. Man steckt ihnen Elektroden in den Hintern und verabreicht ihnen Stromstöße, bis es kommt. Was sind wir Menschen doch nett zu unseren Mitgeschöpfen. Dann war das Ganze eine Aktion von Tierschützern? Wüstenhagen war kein Tierschützer. Wer sagt denn, dass es Wüstenhagen war? In welcher Tierschutzorganisation sind Sie? Oh, oh, oh. Wie viele Bekennerschreiben haben Sie erhalten? Über 200. Kriemhild sagte was von 500. Aber das haben Sie nicht von mir. Kriemhild? Ja, sie tat ungeheuer wichtig. Wir konnten ihr die Panda-Bodyguards ausreden, als die Babys im Anmarsch waren. Das war offenbar ein Fehler. Ach, da fällt mir ein. Sie kam zu uns noch, bevor wir die Öffentlichkeit informiert hatten. Ach, wen haben Sie informiert? Na, die Chinesen in Chengdu. Via E-Mail. Von mir persönlich geschrieben. Und Dreyfus, natürlich. Ehrlich gesagt ist das alles ziemlich hirnverbrannt. Was? Die ganze Entführung. Wenn es Wüstenhagen nicht war, wer dann? Sie vielleicht. Alligator? Fass! Wie haben Sie mich gefunden? Wünschelrute? Wann waren Sie das letzte Mal in Bayreuth, Sieglinde? Ich verstehe nicht. Kriemhild. Die Nibelungen. Wagner. Oh, Bildung bei der Kripo. Zwillinge. Können Sie auch ganze Sätze, Kommissar? Sie wussten noch vor der Geburt Bescheid. Sicher. Informationen sind unser wichtigstes Kapital. Wir haben in 2 Stunden einen Termin beim Außenminister. Zuvor wollten wir uns gern mit Ihnen abstimmen. Da gibt's doch diesen wunderbaren Witz, warum arbeiten Polizisten immer paarweise? Na? Hm? Damit sie auf etwa 12 Schuljahre kommen. Ich glaube, wir haben genug gehört. Was denkst du, Angel? Ja, gehen wir. Setzen Sie sich. Was ich Ihnen jetzt mitteile, bleibt unter uns. Wir können Sie auch vorladen. Können Sie nicht. Es dürfte Ihnen mittlerweile klar sein, dass wir, was China betrifft, nichts dem Zufall überlassen. Gar nichts. Panda-Nachwuchs eingeschlossen. Nichts bedeutet nichts. Lesen Sie meine E-Mails auch? Sie schreiben gar keine, Herr Kommissar Dietmar Henschel. Sie sind im Netz ganz woanders unterwegs, aber wir kommen vom Thema ab. Ja, wir haben den Nachwuchs auf das Treffen hin gezüchtet, um China zugänglicher zu stimmen, wofür auch immer. Ja, wir waren nicht amüsiert, als Frau Werner... Dr. Werner. ...ihre Mail zuerst in Richtung China absetzte. Wir wollten die Chinesen überraschen. Vertrag hin oder her. Sie wissen ja, Verträge sind dazu da, gebrochen zu werden. Wer hat es gleich nochmal gesagt? Haben Sie Wüstenhagen gebrieft? Schnelle Auffassungsgabe, der Mann. Was hatten Sie gegen ihn in der Hand? Dreimal dürfen Sie raten, Kommissar. Ich will nicht raten. Das daneben nicht. Kennen Sie den wahren Täter? Vielleicht war es ja Wüstenhagen. Nur, dass alle jetzt sonst was vermuten. Dank Ihnen. Vor allem die Chinesen. Warum dieser schwachsinnige Eiertanz? Wissen Sie, wer bei mir alles zuhört oder mitliest? Nein, ich auch nicht. Deshalb sage ich grundsätzlich nie die Wahrheit. Jetzt auch nicht? Die Wahrheit, Hauptkommissar, ist eine heiße Ware. Sie hilft immer nur dem Falschen. Alte politische Weisheit. Wir haben aber nicht im Traum daran gedacht, dass Sie ihn laufen lassen würden. Haben Sie Wüstenhagen umgebracht? Nein. Apropos, was ist mit den Geheimdiensten, von denen Sie sprachen? Tipp von mir, schauen Sie sich Dreyfus nochmal an. Wieso Dreyfus? Sonst noch Fragen? Offiziell ist Meng Mengs Entführer tot. Der Ministerpräsident kann also kommen. Und wo sind die Bären? Außerdem wittern die Chinesen jetzt eine Verschwörung. Zumindest tun sie so. Wahrscheinlich haben ihnen die Amerikaner inzwischen ein Angebot unterbreitet, das sie nicht ablehnen können. Würde mich nicht wundern. Politik ist schnelllebig geworden und ziemlich unberechenbar. Könnten die Chinesen nicht einfach so tun, als ob alles in Ordnung wäre? Ohne Bären? Niemals. Und wahrscheinlich springt so mehr für sie raus. Soweit wir informiert sind, hat sich der Ministerpräsident vor einigen Tagen sogar das I Ching legen lassen. Außerdem hat er bei Konfuzius Rat gesucht. Mit negativem Ergebnis. Für uns. Wie bitte? Ah, das war ein Joke, Hauptkommissar. Und falls es Ihnen entgangen ist, unser Außenminister weilt gerade in London. Haben Sie sie immer noch nicht gefunden? Was machen Sie eigentlich? Verschweigen Sie uns irgendetwas, Herr Dreyfus? Hatten Sie Kontakt zu den Entführern? Gab es eine Lösegeldforderung? Ich habe alles an Sie weitergeleitet. Jedes Bekennerschreiben, jede Twitter-Meldung, jeden Facebook-Eintrag. Alles. Wo waren Sie in der Nacht, als Meng Meng entführt wurde? Machen Sie Witze? Ständig. Ich war zu Hause. Meine Frau wird Ihnen das gern bestätigen. Wir haben Ihre Frau bereits befragt. Sie nimmt jeden Abend ein starkes Schlafmittel. Das hat sie gesagt. Sie hat auch gesagt, dass sie nicht bestätigen kann, dass sie zum Zeitpunkt des Mordes an Wüstenhagen daheim waren. Das ist Unsinn. Und sie hat hinzugefügt, dass sie glaubt, sie würden sie betrügen. Das sagt sie, seit wir geheiratet haben. Und das ist inzwischen 25 Jahre her. Dabei... Was? Nichts. Da ist also nichts dran? Nein. Aber was hat das alles mit Meng Meng zu tun? Sagen Sie es uns. Gut. Ich sag's Ihnen. Gar nichts. Wenn diese Entführung und dieser Mord zusammenhängen... Sieht zwar alles danach aus, Henschel, aber das muss nichts heißen. Dann muss ein perfider Plan dahinter... Mich interessiert, was Siglinde gegen Wüstenhagen in der Hand hatte. Womit konnte sie ihn dazu bringen, sich als Täter auszugeben? Vielleicht hat er damals Knut, den süßen Eisbären, umgebracht. Zumindest wurde sowas gemunkelt. Björns Bruder quasi. Wie könnten wir das beweisen? Keine Ahnung. Alle warten auf Ergebnisse und sie haben nichts, Wiese, gar nichts. Wir sind dran. Herr Kriminaloberrat. Ach, tatsächlich? Dann sagen Sie mir doch bitte, wer die Pandas entführt und wer Wüstenhagen ermordet hat. Ich höre. Wie gesagt... Ich verlange Resultate, Wiese. Schon mal die heutigen Nachrichten gehört. Der Außenminister hat nach seiner Rückkehr aus London seinen Rücktritt eingereicht. Angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Vielleicht ist er ja wirklich krank. Aber sicher. Ich will endlich Resultate. Resultate. Ja, ich wüsste auch gern, wo die Pandas sind und wer Wüstenhagen ermordet hat. Mhm. Was trinkst du? Japanischen Whisky. Willst du die Chinesen ärgern? Warst du noch mal bei Wüstenhagens Frau? Oh ja. Und ich habe Wüstenhagens Auszüge gecheckt. Da sind 200.000 Euro. Zwei Überweisungen. 75.000 und 125.000. Hm. Abgewickelt über eine russische Bank. Anschließend war ich noch bei Familie Dreyfus. Ich ruf zurück, Henschel. Ja, bitte? Hände hoch! Rein in die Wohnung! Bist du allein? Ja. Hinsetzen. Da, dahin. Hände auf die Knie. Was soll das? Wir sind in Sorge. Euer Außenminister wackelt. Er ist ein guter Freund von unserem Präsident. Ist ein großes Problem. Ja, unser Problem. Euer Problem. China. Unser Interesse ist, ihr macht Business mit China statt mit diesen dummen Amerikanern. Ich bin von der Mordkommission. Tatsächlich? Haben Sie Wüstenhagen beauftragt, Meng Meng? Ah, kommt das von Brünnhilde? Sie mag uns Russen nicht. Brünnhilde? Meinen Sie vielleicht Sieglinde? Sieglinde? So, so. Was finden Sie nur an diesem Wagner? Prokofjew, Schostakowitsch, Tschaikowski, das ist große Musik. Haben Sie ihm die Logistik verschafft? Bin hier wegen Aufklärung. Aufklärung ist eine große deutsche Erfindung. Kant. Aber... Königsberg ist jetzt russisch. Wir Russen befreien euch Deutsche immer von euren Dämonen. Hitler, Kant, Meng Meng. Wir sind Freunde, nur merkt ihr das nicht. Japanischer Whisky. Ist das Ihr kategorischer Aperitif? Sie dürfen mich gerne Grigori nennen. Möchten Sie? Grigori? Спасибо, нет. Zu stark für mich. Wissen Sie, wo die Pandas sind? Ja, kann sein. Na gut. Wüstenhagen hat mit Frau von Dreyfus eine Affäre. Seit 2 Monaten, 3 Wochen und 5 Tagen. Woher? Facebook, Instagram. Gute Quellen. Leicht zu hacken. Wie euer Bundestag. Sie geben also zu... Nicht. Ich streite alles ab. Dreyfus erhält die Diagnose, dass Meng Meng Tumor hat im Gehirn. Die Diagnose kommt von Dr. Wörner. So steht bei Tod vor jahrelangem Zahlungszwang. In Wahrheit gibt es kein Tumor. Dr. Wörner mag Panda-Chinesen nicht. Brünnhilde weiß das nicht, weiß aber, dass Wüstenhagen Eisbär Knut vergiftet hat. Also, Marionette. Ach ja, Brünnhilde sehr wahrscheinlich von den Chinesen gekauft. Und von MI6. Das ist doch Blödsinn. Sie müssen nicht glauben alles. Aber das meiste stimmt. Ach ja, wer hat Wüstenhagen aufgespießt? Nun, selber denken. Ja, Sie sollten am besten Dreyfus hinhängen. Klingt logisch und China ist zufrieden. Handel läuft, Pipeline läuft. Wiese! Sind Sie Mitglied in einem Tierschutzverein? Ich verstehe nichts. Raus. Haben Sie alles verstanden oder soll ich Audio posten? Raus! Was hältst du davon? Die Russen wollen uns helfen, die Geschichte aufzuklären? Klingt abwegig. Was hat Frau Wüstenhagen erzählt? Knut hat Björn nicht lange überlebt. Sie hatte schon immer den Verdacht, dass ihr Mann dahinter stecken könnte. Verdacht? Er hat es ihr später gebeichtet. Knut hätte ihn permanent an Björn erinnert. Habt ihr das damals mit Björn nicht untersucht? Ich habe die Ermittlungen nicht geleitet. Das weißt du doch. Oh, oh, oh. Was? Also. Oh, oh. Vorsicht! Vorsicht! Ja. Das ist unser Kiwi aus Neuseeland. Er leidet unter schweren Depressionen. Kurz vorm Aussterben und immer im Dunkeln, das ist hart. Wir fragen uns, warum das Ganze, Frau Dr. Wörner? Kiwis sind nachtaktiv. Deshalb. Wir meinen den Hirntumor. Ah, verstehe. Die Anweisung, Meng Meng zu untersuchen, kam von Dreyfus selbst. Sie wissen doch, die Verhaltensauffälligkeiten. Dreyfus wollte sichergehen, dass die Chinesen uns kein krankes Tier untergeschoben haben. Dazu gehörte auch eine Untersuchung mit dem CT. Und als Dreyfus mal wieder ausflippte, weil ich ihn wegen der hirnrissigen Zeugungsspielchen aufzog, hab ich das mit dem Tumor fallen lassen. Sie erinnern sich? After-Elektroden? Handjob? Ja. Künstliche Befruchtung? Ja. Halten Sie mal bitte. Nicht am Hals! Ja, so. So ist gut. Wir produzieren hier Ausstellungsobjekte. Kreaturen, die in der Wildnis keine Chance haben, weil sie nur äußerlich ein Abbild ihrer Art sind. In Wahrheit sind sie aber nur ein Abbild unserer Vorstellung von einem großen Panda. Wir nennen das großspurig Genpoolpflege und Arterhaltung und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Ich wollte Dreyfus und der ganzen Panda-Mafia einen Schreck einjagen. Deshalb das mit dem Tumor. Was für eine brillante Idee. Ja, finde ich auch. Denken Sie, jemand hat Meng Meng entführt, weil er glaubte... Wir denken gar nichts. Das ist völliger Unsinn. Ich habe die Bären weder entführt noch umgebracht. Warum sollte ich das tun? Das haben wir uns auch gefragt. Und mit dem Tumor, beziehungsweise mit dem nicht vorhandenen Tumor, haben wir das Motiv gefunden. Sie konnten ja nicht wissen, dass Dr. Wörner sie nur aufziehen wollte. Sie sind festgenommen. Warten Sie. Weg vom Computer, der ist beschlagnahmt. Sehen Sie. Hier, schauen Sie. Ich habe den Chinesen eine Mail gesandt. Ich wollte, dass sie Meng Meng zurücknehmen und uns im Tausch einen anderen Panda schicken. Weshalb also sollte ich Träumchen entführen? Weshalb? Haben Sie noch jemanden benachrichtigt? Ich habe mit Wüstenhagen darüber geredet. Wie lautete die Antwort aus China? Die Antwort? Welche Antwort? Es gab nie eine Antwort. Ja. Ja, ja. Was? Sie schickt der Himmel. Wo? Am Elefantentor. In einem Container. Gesund und munter. Ja, ich komme. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Ich mag den Schleusenkrug. Ist irgendwie nett hier. Ein bisschen wie auf dem Land. Da hinten wurde eine Frau wegen ihres iPhones und ein paar Euros ermordet. Drüben im Zoo starb Wüstenhagen. Ja, nett hier. Zum Wohl, meine Herren. Für welchen Dienst arbeiten Sie noch, Sieglinde? Oh, ganz schwere Geschütze. Aber so läuft das nicht mehr. Warum haben Sie die Mail von Dreyfus abgefangen? Und die andere dafür durchgehen lassen? Kein Stress mit den Chinesen. Unter keinen Umständen. Das ist Staatsräson. Sie und Wüstenhagen wussten von dem Tumor. Sie kennen doch sicher die Vorgeschichte mit seinem Sohn. Ja, kenne ich. Oh. Wüstenhagen hat gehandelt. Impulsiv und eigenmächtig. Er hat Meng Meng betäubt und weggebracht. Ich wurde umgehend hinbeordert. Wüstenhagen hat quasi mich gebrieft, nicht umgekehrt. Allerdings nur unter Druck. Und erst nach der Kein-Tumor-Diagnose. Ein paar Fakten habe ich, na, wie sagt man so schön, hinzuerfunden, ein bisschen uminterpretiert. Zum Beispiel die Geldanweisung via russischer Bank. Von mir höchstpersönlich gefegt. Oh, ja, okay, das war ein bisschen zu viel des Guten. Dafür entschuldige ich mich. Ja, Dreyfus hatte ihm von dem Tumor erzählt, aber so konnten wir die Sache unmöglich öffentlich machen. Warum wollten Sie die Geschichte den Russen unterschieben? Machen doch alle. Und wo wurde Meng Meng untersucht? Genau das hat Wüstenhagen verschwiegen. Aha. Dein plötzlicher Tod war eine echte Katastrophe. Ihr Verdienst übrigens. Zum Glück konnte ich die Bären in einer Radiologie in München ausfindig machen, was eigentlich ihr Job gewesen wäre, ne? Kam die Info von Grigori. Wer soll das sein? Und wer hat Wüstenhagen ermordet? Noch nie was von Eifersucht gehört? Ja, ich schon. Tatsächlich? Frau Dreyfus und Wüstenhagen fühlten sich beide etwas einsam und unverstanden. Eine kleine Feier zu Ehren einer Käfigeinweihung. Ich glaube, es war der begehbare Flugkäfig. Ja, etwas Alkohol und wie es eben so geht. Frau Dreyfus streitet eine Liaison mit Wüstenhagen ab. O-Ton, mit einem Tierpfleger ich niemals. Was soll sie sonst sagen? Und wenn es Wüstenhagen nicht gewesen wäre? Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Hat mich übrigens gefreut, wie effizient unsere Kripo arbeitet. Auf Wiedersehen. Vielleicht mal auf dem grünen Hügel, wenn Sie sich das leisten können. Unterhalten Sie neben japanischem Whisky auch Wodka vor, falls Grigori noch mal vorbeischaut, Hauptkommissar. Eigentlich heißt er ja Ivan, aber glauben Sie ihm kein Wort. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Also doch. Also, hä? Wiese, hä? Also irgendwie imponiert die mir. Sie hätte trotzdem bezahlen können. Hm. Apropos, haben wir denn nun eigentlich mitgespielt oder nicht? Wir holen uns jetzt Dreyfus und drehen ihn durch die Mangel. Na klar. Wo wir schon mal in der Nähe sind? Nach dem Staatsempfang und ersten vertraulichen Gesprächen besuchten die Kanzlerin und ihr chinesischer Gast den Pandagarten des Berliner Zoos. Vor der weltweit modernsten Panda-Anlage wurden die Gäste durch den neuen Direktor der Berliner Tiergärten, Dr. Werner Krombiel, in Empfang genommen. Krombiel war erst kürzlich dem wegen Mordes angeklagten Kurt Dreyfus im Amt gefolgt. Am morgigen Tag werden der Gast und die Kanzlerin nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den Spitzen aus Politik und Wirtschaft bilaterale Verträge unterzeichnen, die unter anderem Wirtschaftsaufträge in Milliardenhöhe vorsehen. Unser Kriminaloberrat hat sich nicht mal verabschiedet. Ja, hatte es sehr eilig, seinen plötzlichen Vorruhestand anzutreten. Er wird mir fehlen. Ist die zweite mit dem Doppelmord eigentlich durch, Henschel? Nein. Noch nicht. Was haben die ganze Zeit gemacht? Däumchen gedreht? Die erste ist eben die erste. Der Fall Meng Meng von Wolfgang Zander. Hauptkommissar Wiese, Bernhard Schütz. Dietmar Henschel, Steffen Räuber. Sieglinde, Tanja Schleif. Oberrat, Matthias Ponier. Wüstenhagen, Ralf Drechsler. Dr. Wörner, Tatjana Klasing. Dreyfus, Rainer Hohmann. In weiteren Rollen Matthias Kiel, Andreas Laurenz Meyer, Nina Vorbrot, Hans-Martin Stier, Dagmar Geppert und Marc Zack. Technische Realisation Daniel Dietmann und Barbara Göbel. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach.